ja, so etwas wie ein Glückstaumel erlebte die Musikwelt in der relativ kurzen Zeitspanne 1969 bis 74 in Äthiopien. Das war damals eine Kreativexplosion in Addis Abeba. Tobte der Funk, der Soul, Fusion und Jazz. Und mittendrin saß Haylu Mergia, damals Keyboarder bei der legendären Wallis-Band. Dann gab es einen Militärputsch. Viele Musiker mussten auch fliehen oder zumindest mussten sich einschränken, gerieten in Vergessenheit. Auch Haylu Mergia. Gestern Abend spielte er in Berlin. Heute ist er in London im Boiler Room zu sehen. Seit etwa 2 Jahren bereist er wieder die Welt. Das schwingt in Anbetracht der großen Zeiten wahrscheinlich etwas Nostalgie mit. Aber zumindest was gestern Abend betrifft, hat mir das Konzert wieder einen Spruch ins Bewusstsein gebracht. Nämlich, egal was du tust, mach es mit Leidenschaft. Da war wirklich ein leidenschaftlicher Musiker zu sehen. Neben 2 anderen, nämlich Pavel Supra und Spuda und Mike Majkowski am Bass. Und das war ein Konzert, von dem ich einfach mal einen Eindruck mitgebracht habe. Hören Sie mal. Das war sehr funky, was da zu hören war. Zum Teil ging es in Richtung Techno, dann aber auch Hip-Hop. Also da war alles Mögliche zu hören und man hat gar nicht den Eindruck, da ist ein alter Musiker am Werkeln, sondern ein wirklich frischer, junger Mann. Bei mir ist jetzt Thorsten Bethnerz, der Haylu Mergia öfter schon erlebt hat. Hattest du den Eindruck auch von ihm, der ist eigentlich ein ganz frisch gebliebener Musiker? Der ist unglaublich frisch und jung im Kopf, einfach weil er sich immer wieder in den letzten Jahren den verschiedensten Einflüssen ausgesetzt hat. Er kam ja über diese DJ-Szene, die dieses Akkordeon-Album eigentlich für sich wieder entdeckt hatte, als das neu veröffentlicht wurde von Awesome Tapes from Africa. Und dann gab es die Remixe dazu. Also er kriegt ständig neuen Input und er hat ja auch relativ junge Musiker, die auch offen sind. Die kommen eher so aus der Improvisations-Jazz-Szene in Berlin, um Berlin. Und die bringen natürlich auch wieder ganz verschiedene Farben mit ein. Und das mischt sich dann halt bei ihm ganz wunderbar. Lass uns mal ganz kurz noch mal ein bisschen Revue passieren, was damals in den 70er Jahren vor sich ging. Also er spielte bei der Wallis-Band, er war sogar der Bandleader sozusagen, der offizielle. Was machte denn den Reiz dieser Band aus? Warum war sie so wichtig? Na, es gab 2 Seiten der Band. Sie spielte oft als Begleitband für fast alle großen Sänger der damaligen Zeit, alle Majio Eshete, Mahmoud Ahmed oder auch Tlaun Gesese, und nahm unzählige Platten mit ihnen auf, aber sie arbeiteten auch als reine Instrumentalband. Die Wallis Band war einfach die Band, die den amerikanischen Sound, wie Mulatto Astatke ihn nach Äthiopien gebracht hatte, am besten kopieren und ihm eine äthiopische Note geben konnte. Astatke selbst arbeitete ja eher mit den großen Rundfunkorchestern. Und Haylu Mergia war ungemein wichtig damals, weil er spielte noch überwiegend Akkordeon. Das war damals ein regelrechtes Modeinstrument, aber in Verbindung mit einem Fender-Piano klang es gleich wieder ganz anders, und bekannt wurde er, als vor 2 Jahren dieses Soloalbum neu aufgelegt wurde, das er 1985 in den USA aufgenommen hatte, das dann als Kassette veröffentlicht wurde, und ich meine, da sollten wir jetzt mal reinhören. Den Drumcomputer im Hintergrund und natürlich, ja, Haylu Mergia am Akkordeon. Hat so eine gewisse eigene Ästhetik, finde ich, ist sozusagen eine Wiederentdeckung. Und damit startete dann gewissermaßen seine Karriere wieder. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Wiederentdeckung? Und wie kam es dann zu den Awesome Tapes? Also das ist ja vielleicht auch eine Geschichte, die dahinter steckt, oder? Na, erst einmal hat diese Musik wirklich einen ganz bestimmten Nerv getroffen. Weltweit suchen DJs ja immer andere Sounds, andere Rhythmen für ihre neuen Stücke. Und in den letzten Jahren entdecken sie dabei immer öfter Musik afrikanischer Keyboard-Player. Also zuerst war es Mulatu Astatke, dann Hailo Mergia, im vergangenen Jahr William Onyeabor. Aber die Geschichte von Hailo Mergia, die klang selbst auch so unglaublich. Nach einer US-Tour der Wallis-Band Ende der 70er blieben die Hälfte der Musiker in den USA, spielten als Sula-Band weiter. Irgendwann gründeten sie ihren eigenen Club, der musste schließen, weil die Geschäfte nicht mehr liefen. Hailo Mergia. Zum Teil leben die immer noch in Washington D.C., ne? Also ja, ja, ja, ja. Hailo Mergia lebt immer noch in Washington D.C. Er kaufte sich dann ein Taxi und fährt seitdem vom Dallas Airport aus Taxi in die Stadt hinein. Und wenn er da am Flughafen in Washington D.C. zu viel Zeit hatte, dann holte er sein Keyboard, sein batteriebetriebenes Keyboard aus dem Kofferraum raus, setzte sich hinten rein, weil da mehr Platz ist, und fing an zu üben. Und als die Medien diese Geschichte spitz kriegten, da gingen natürlich sofort die Reporter los und wollten die Bilder haben, weil das klang einfach so unglaublich. Die Platte war so toll, schlug so ein, und dann stellte sich raus, der sitzt im Taxi und spielt nebenbei Keyboard. Und dann haben sie ihn direkt ins Studio engagiert, oder wie lief das? Nein, die Reporter sind rausgegangen mit einer kleinen Kamera, haben Videos gedreht, die heute immer noch bei YouTube zu stehen, die da rumstehen, die man da sich ansehen kann. Und Brian Shimkovitz, der Gründer von Awesome Tapes from Africa, der diese Kassette in Äthiopien gefunden hatte, der nur Kassetten wieder re-released, die vorher nie auf CD oder LP erschienen sind, der hat das alles natürlich ein bisschen lanciert, und diese Geschichte hat es ihm einfach leicht gemacht. Das war, ist ja wahrscheinlich ein Schatz, der dann noch so an Kassetten in Äthiopien schlummert. Nicht nur in Äthiopien, auf den ganzen afrikanischen Kontinent. Und wenn man sich mal vor Augen hält, die Zahl habe ich mal irgendwann gefunden, 90% aller bisher veröffentlichten Musiken wurden nie wieder auf CD neu veröffentlicht. Also es gibt da noch ganz viel zu entdecken, sowohl auf Kassette als auch auf Vinyl. Vielleicht hören wir uns mal an, wie es eigentlich zu diesem Album dann kam, also wie er letztendlich dann ins Studio kam und so weiter. Du hast mit ihm gesprochen, oder? Ja, klar. Also diese Kassette, die hat er in den USA veröffentlicht, aber verkauft wurde sie da eher in der äthiopischen Community, später in Äthiopien selbst. Eigentlich wollte Mergia damals, der noch mit der Zula-Band spielte, gar kein richtiges Album aufnehmen, wie er mir da erzählte. I went to the studio and just to have an accordion collection for myself, because ich ging ins Studio einfach, um etwas Akkordeonmusik für mich aufzunehmen. Vor 40 Jahren hatte ich das Akkordeon weggelegt, und als mir später wieder jemand eins gab und ich versuchte, darauf zu spielen, da gefiel mir der Sound. Ich ging also in ein Studio, um Aufnahmen zu machen, die ich mir immer wieder mal anhören konnte. Sie sollten mich an früher erinnern. Ich spielte einfach nur Akkordeon mit einem Rhythmuscomputer im Hintergrund. Der Tontechniker war eigentlich Jazzgitarrist, und er sah mich ganz überrascht an, und ich dachte, okay, dann mache ich wohl weiter und spiele ein wenig Piano dazu. Und am Ende hatte ich statt einem 8 komplette Songs. Die Arrangements entstanden während der Aufnahmen. Innerhalb von 3 Tagen war alles fertig. When I touch something, when it comes to me, I just recorded it and leave it. Within 3 days, it's done. Ja, inzwischen hat er selbst seine eigene kleine Band mit wechselnden Musikern, aber es gibt auch schon eine neue Single, die aufgenommen wurde in Berlin, und im Frühjahr wird dann ein neues Album erscheinen mit einer kompletten Band. Auch dieses Album wurde schon fertig in London produziert. Also Wiederentdeckung aus Äthiopien. Hailo Mergia, Thorsten Bethnerz hat ihn uns vorgestellt. Vielen Dank dafür. Gerne.